und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Podcast. Ja. Oh, habe ich einen verpasst. Du warst bei einem nicht dabei. Ah, bei welchem? Ich bin René und Maren hat sich schon gleich ins Gespräch geworfen. Du warst nicht dabei bei dem Podcast zum Thema Werbeeinlagen richtig zusammenpacken. Okay, das war bestimmt Holly. Nee. Okay. Das war mit Rudi. Hast du nicht angehört? Ich habe noch kein neues Update, weißt du? Nein, das war der erste. Achso, den habe ich mir noch nicht angehört. Nee? Ist es bei iTunes nicht bei dir angekommen? Nee. Also ich wüsste, Enrico hat nur den zweiten drauf. Also ja. Den habe ich nicht. Ist ja auch egal. Genau, wir sind heute wieder zum dritten da und wir freuen uns. Und ich glaube, einige der Zuhörer, die wissen, was heute kommt, freuen sich ganz besonders. Ja. Wir führen heute Frauengespräche. Gar nicht wahr. Doch, wir führen heute Frauengespräche. Nein, es ist kein Frauengespräch. Es geht um das Thema Erotik. Das war aber deine ja. Idee gewesen. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt zu schnell, wie sagt man, schnell den Mund aufgemacht, als ich gedacht habe. Keine Ahnung. Ja, du wolltest was loswerden. Nein. Ich habe schon überlegt, ich wollte dem Podcast einen Namen geben und da hatte ich überlegt, den wirklich Frauengespräche zu nennen. Aber, ach, heute? Nee, generell. Frauengespräche. Aber ich sag jetzt nichts. Okay. Wieso? Nö, das ist schon wieder so... Was Spitzes? Ja. Ist das so Deutschspitz? Weiß ich nicht, Frauengespräche? Ja, fand ich coolen Titel. Du bist doch keine Frau. Na und, ich kann trotzdem Frauengespräche führen. Wenn man mit einer Frau spricht, ist es doch automatisch eins. Okay. Ein Frauengespräch. Frauengespräche und Männersache, so nennen wir das. Nee, und dann hatte ich überlegt, wir müssen reden. Ja. Wir als Titel. Reden. Das Problem ist, der Name ist schon vergeben. Den gibt es jetzt mittlerweile auch als Fernsehsendung. Wir müssen reden. Echt? Ja. Auf Sat.1 oder so. Irgendeine Comedy-Sendung. Oh. Uns fällt schon noch ein Tor. Und dann hatte ich überlegt, dann kam Marco, kam bei unserer Party auf die Idee. Oder hat so nebenbei gelassen. Was hat er gesagt? Irgendwas ist doch immer. Irgendwas ist doch immer, ja. Das fand ich ein cooler Titel. Das fand ich auch ein cooler Titel. Den nehmen wir, abstimmen. Und dann hatte ich ja noch einen Titel in einer engeren Wahl, um Kopf und Kragen. Nee. Aber ich fand, irgendwas ist doch immer, den fand ich echt gut. Da hat er so beiläufig im Gespräch, meint er, irgendwas ist doch immer. Und da sage ich, ey Marco. Hat er denn Anrecht drauf? Muss er Patent anmelden? Nö, wieso? Wir nehmen irgendwas, den jetzt, der hat auf keins der Wörter irgendwie. Ja, irgendwas ist doch immer, fand ich ganz gut. Also nehmen wir den jetzt. Ich denke, das trifft zumindest das, worüber wir dann reden. Ja. Irgendwas ist ja immer, worüber man quatschen kann. Finde ich auch. Ja, und heute ist es halt Erotik. Erotik, ja. Ja. Genau. Ich muss zugeben, also... Wie kam es auf die Idee? Keine Ahnung. Ich saß dir gegenüber. Ja, wir saßen, ey, lass uns doch nicht mal einen Erotik-Podcast machen, das haben wir noch gar nicht gehört. Ja, war wieder schnell gesagt, als ihr dacht. Ich wollte mich eigentlich, zu meinen Entschuldigungen, ja, auch wirklich informieren im Internet, warum auch immer, was Erotik eigentlich wirklich bedeutet. Aber habe ich irgendwie nicht geschafft. Okay, ich mache das mal heute frei. Du hast zumindest frei à la Maren. Du hast zumindest was dazu zu sagen. Oh ja, na bestimmt. Also ich habe so mal einige Punkte. Ich hab mal geguckt, was Erotik überhaupt bedeutet, weil als Mann ist es ein bisschen schwierig. Glaube ich nicht. Na, ich glaube, für Männer ist Erotik was. Jetzt gib mir auch mal ein Stück Schokolade. Wenn das schon ist erotisch, das. Ne? Ja, kommt drauf an, wie du sie mir gibst. So, also Erotik kommt vom griechischen Wort Eros. Erektion. Nein, also Eruption. Eruption heißt es ja nicht. Ach so. Nein, Eros. Von Eros, Liebe. Ah, Erotik, Liebe. Genau. Aber obwohl ich Erotik nicht mit Liebe definiere. Das stimmt auch. Es gibt Erotik, Liebe und Sex. Jawohl. Und das kann man alles drei gut voneinander trennen. Ja. Nein, das tun wir gleich. Nee, und ursprünglich war Erotik die sinnliche und geistige Zuneigung. Da denkt, glaube ich, kein Mensch heute mehr dran. Weißt du, doch, ich glaube, jemand, der frisch verliebt ist, der merkt vielleicht, was Erotik ist, mehr als jemand, der in einer festen, langjährigen Beziehung lebt. Weil Erotik ist ja dann, wenn du dem Gegenüber einfach nur zugucken kannst, wie er ist. Ne. Ja, wieso? Doch, wenn du frisch verliebt bist, ging dir das nie so, dass du dann dem Gegenüber so... Oh. Nee. Also so nee, gar ich, nicht so... Nee, so bin ich nicht verliebt. Ich definiere Erotik anders. Warte mal, bevor du gleich sagst... Ja, ist ja gut, ich sag ja gar nicht. Also es ist so... Erotik ist, wie gesagt, die psychologische, geistige Zuneigung. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe ganz wenig Informationen gefunden zum Thema Erotik. Ne? Mhm. Weil wenn du nach Erotik suchst, ich habe es in einer Firma gemacht. Kommen die ganzen Erotikseiten. Ja, ne? Was ja dann auch nicht stimmt, Erotikseiten, weil das ist es ja nicht. Es sind ja dann Triebbefriedigungsseiten. Das klingt nur scheiße. Ja, nee, und zwar, also Erotik ist die psychologische, geistige Zuneigung. Ja, das können wir nachher mal auseinanderklamüsern. Und Liebe ist emotional. Mhm. Ne? Und Sex ist halt triebgesteuert und körperlich. Also um das mal... Also kann das man doch, Sex kann man doch, und Trieb gesteuert, das ist so, trifft auf den Mann definitiv, zu. Ne? Nicht auf die Frau. Aber, du. Ich glaube, das müssen Frau wir doch mal festhalten. Also ne? Ja, vielleicht hat ein Mann einen stärkeren Trieb als eine Frau. Aber ich denke, Frauen haben auch einen Trieb. Mhm. Bei Frauen, also es ist ja so, es ist ja von der Natur gesteuert. Ne? Also jetzt dem speziell dem Mann oder dem speziellen männlichen Individuum da irgendwelche Schuld in die Schuhe zu schieben, doch, ist ja falsch. Nein. Nein, es ist halt so, der Trieb, ne? Mhm. Der Trieb, wofür ist er da? Ja, wie? Na, um dich so fortzubilden. Genau, fortzubilden. Ich habe einen ganz starken Trieb, ich möchte mich bitte um sich fortzupflanzen. Nee, dabei bilde ich mich halt noch ein bisschen. Siehste? Nee, und es ist doch aber so, dass die Frau, jetzt stopp mich hier nicht mit Schokolade vor, die Frau, da ist die Fortpflanzung ja beendet, wenn sie ein Kind hat. Ja. Ne? Und da müsste von der Natur gegeben auch der Trieb nachlassen. Mhm. Ne? Und beim Mann ist es so, ja? Ne? Beim Mann ist es so, also ich vermute das jetzt auch nur so. Ja, ja, es ist nur Vermutung. Beim Mann ist ja kein Mann. Beim Mann ist es so, der hat ja eigentlich immer den Trieb sich vor, also er kann sich immer fortpflanzen. Ja. Da lässt es ja auch irgendwann nach. Wann denn? Na, denk ich mal. Sag mal, wann? Ist es nicht so, dass das im Alter danach ist? Ich weiß ja auch. Ach du liebe Scheiße. Nee, ich würde sagen, das lässt dann irgendwann nach. Mit 70 oder so, wenn es nicht mehr geht, ja. Aber ich glaube, sobald da ein hübsches Mädel lang spaziert, ja. Also, aber gut, dann hätten wir das Thema Sex eigentlich schon so fast abgehakt. Ne? Das ist halt Trieb, ne? Ist halt ein Bedürfnis. Was die Männer, bei den Männern halt stärker ausgeprägt ist als aber bei den Frauen. Ich denke auch. Also ich habe neulich eine Radiosendung gehört und da kam es so rüber, als wenn da die Anruferin das immer stärker ausgeprägt war. Die haben sich nämlich über ihre Männer beschwert, dass die Männer keine Lust hatten. Mhm. Ja. Aber es ist, glaube ich, eher der. Ja, es ist. Nee, ich würde es nicht so pauschalisieren, Satz, aber ja, klar, möglicherweise ist es. Da ist meine Erfahrungen sind natürlich auch nicht so groß mit Männern. Okay. Ja, da kann ich deswegen nichts dazu sagen. Ja, also. Du hast ja so tolle Sachen. Also, René hat sich echt gut informiert über Erotik. Ja, na klar, ich wollte ja gucken. Also, ich habe ja in der Ich finde das super. Mir ist das jetzt voll unangenehm. Ja, ich teile das nur mal mit, dass ich eigentlich das Thema vorgeschlagen habe und mich nicht so. Aber ich kann das ja, ich weiß das ja. Gut. Also, jetzt kommt ja auch das, welches Thema mal aufkam, dass man Liebe und Sex nicht trennen kann, ne? Wenn man aber sagen. Nicht trennen. Nee, es gibt Leute, die sagen, Liebe und Sex kann man nicht trennen, und es gibt Leute, die sagen, das kann man trennen. Ach so, ja, genau. Ne? Okay, ja, ja, richtig. Ja. So gesehen, ne, wenn wir sagen, Liebe ist emotional, ne, man kann ja emotional zu einem Menschen gebunden sein. Ja. Und das andere ist durch einen Trieb gesteuert. Ja. Ne? Und Erotik ist halt auch wieder eine andere Form der Zuneigung. Dann kann man es ja rein theoretisch, könnte man es trennen. Ja. Ja. Stimme ich dir zu. Jetzt ist es so, also psychologisch, wie gesagt, ich habe eigentlich versucht, ein paar psychologische Informationen da ranzukriegen. Wie gesagt, da gab es nicht viel, aber eine Sache habe ich gefunden. Es ist wohl so, je getrennter man diese drei Sachen betrachtet, desto ungesunder ist das für den Menschen. Kann ich mir vorstellen. Ne? Also man kann dann schon von einer Störung sprechen, wenn das Menschen halt so extrem trennen. Ja, okay. Ja, ich hatte ein bisschen länger gedauert, als ich geschnallt habe. Ja, nee, okay, man muss sich das ja auch durch den Kopf gehen lassen. Ne? Also eine gesunde Beziehung vereint natürlich Liebe, Sex und Erotik. Mhm. So gesehen. Ne? Mhm. Ja, ja? Nee, kommt später noch mal ein Punkt, was ich noch sagen will. Achso, nee, du kannst da gerne jetzt reinkriegen. Nee, also nur ein Beispiel mal zum Thema Liebe, Sex und Erotik. Ich habe mit meinem Mann. Sag nicht, was du nicht nein, willst. Nein. 10 Jahre sind wir jetzt schon zusammen oder 11, ich weiß jetzt nicht genau. Ja. Und ich bin ja eigentlich sehr der sportliche Typ, habe einen Schlafanzug an, meine Socken, wenn ich ins Bett gehe. Ja, ganz ehrlich, manchmal noch eine grüne Pinkelcreme. Du möchtest wirklich, dass die Welt das weiß. Ja, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Alle, die mich kennen, haben mich schon mal gesehen. Im Schlafanzug? Ja, du doch bestimmt auch. Ja, aber irgendwann mal mit grüner Creme. Mit grüner Creme im Gesicht? Nein. Und ja, und dann habe ich mir so mal überlegt, ey, wenn du jetzt bei sonst wo was bestellen würdest, so schicke Unterwäsche oder so, ne, weil um erotischer zu sein. Ich sag, bestellst du das denn? Und bin zu Enrico und ich sag mal, du, wenn ich mir jetzt so was schicke, so ein Negligé oder auch was anziehen würde und ich meinen roten Hausmantel drüber ziehen würde, meine Socken trotzdem anhaben würde, meine grüne Creme aufhaben würde und ich würde eines Abends vorstehen, meinen Mantel aufreißen und hätte dieses Negligé an, dann würdest du doch denken, was ist denn jetzt los? Dann würdest du sagen, das ist nicht mehr erotisch. Und dann muss ich sagen, dann wäre ich nicht mehr ich. Ja, das ist die Frage, was ist denn erotisch? Genau, ne? Das, ja. Also ich habe das mal, wie gesagt, noch versucht, so tief wie möglich zu ergründen. Und also die Information, die ich dazu gefunden habe, ist, dass Erotik erzeugt wird durch Kleidung und Gegenstände. Ne, das nennt man auch Fetisch dann. Das heißt, Fetisch ist auch eine erotische Ausprägung. Das sieht man denen Ne? ja auch an. Klar, Fetisch hat nichts mit Liebe zu tun und mit Trieb ja nun auch nicht wirklich. Na, es ist, ich glaube, da, ja, das es geht halt doll ineinander über, ne? Ja, Was ja, wie wir festgestellt absolut. haben, gesund ist. Ne? So soll es ja sein. Erotik kann auch erzeugt werden durch Mimik, Gestik, Sprachmelodie. Was ich vorhin sage, ne? Wenn man den frischen Partner halt beim einfach nur beim Sprechen zuguckt und das toll findet. Aber das ist ja nicht erotisch. Wieso? Also ich fand das nie toll. Also ich, Klar, wie nee. du hier auf dem Sitz da glümmelst. Nicht, also ich denke schon, dass es erotisch sein kann. Ja, Körperhaltung. Ne, da gehen wir in die Richtung Fotografie, was ja viel mit Körperhaltung arbeitet und mit Bekleidung. Ist ja auch Ja. Erotik. Hat ja, wenn du so willst, auch nichts mit Sex oder Trieb zu tun. Nö. Kann ja nicht. Nö. Na doch, als Vorlage eventuell. Dann hätte es auf einmal wieder mit Trieb zu tun. Das heißt aber, dass Erotik den Trieb befriedigen kann. Doch schön. Und dann noch mit den Menschen, den man liebt. Also, da siehst du, da passt das wieder alles ineinander. Naja. Ja, und Handlungen. Es gibt auch erotische Handlungen. Was denn? Ja, Zum keine Beispiel? Ahnung. Sag mal. Schlag mich, beiß mich, kratz mich oder so. Ich weiß es nicht. Na, wie sieht ohne? Was sind denn erotische Handlungen? Es ist das, wenn man ein. Es kann ja auch sein, wenn man einen am Ohr knabbert. Das kann auf einmal erotisch sein. Oder wenn ich. Weiß ich nicht, Nee, ja, das nicht so. könnte ja schon die Vorstufe von Sex sein. Gar nicht wahr. Wenn ich dir am Ohr Nicht? krabbel, dann Achso, habe ich das doch ist nicht was wir Männer, automatisch den. das ist was wir Männer mal falsch Ja, verstehen. genau. Das ist wie zum Beispiel, ich erkläre euch das nochmal, erotische Massage. Schatz, kannst du mir mal bitte meinen Rücken massieren? Aber der Schlüpper bleibt an, der Po bleibt zugedeckt, ja? Weil Massage heißt dann für den Mann, ja, fummeln. Nee, also ich war, Völlig. na, ist ja Quatsch. Ich war auf dem Dingens gewesen hier auf so einem Wellnessurlaub und da habe ich auch nicht Es den. ist ja wohl was anderes, wenn du Ach, dich da da ist auf es auf die. einmal Ja, was anderes. natürlich, wenn du So. dir auf der Liege liegst und was jemand will, Fremdes kommt und dich massiert, als wenn deine Frau zu dir sagt, komm, Schatz, massier mich mal. Das ist ja ein Freibrief für euch. Nee. Go. Also, um jetzt was mitzunehmen und auch unserem Zuhörer was mitzugeben, heißt es, man soll es nicht als Freibrief. An die männlichen Zuhörer. Aber das sind auch so Sachen, das haben wir ja schon tausendmal gehört. Von wem denn? Nee, das hört man doch immer wieder überall, dass. Aber nicht von mir. Nein, nicht von dir, natürlich nicht von dir. Ich Wie gesagt, meine. es gibt auch mal Marien sagt. Marin sagt. Ja, so wie heißt der Sozius, Konf, konf, konf, genau, Konfusius. Naja, irgendwie so heißt der doch. Konfizius, nee, Kon. Na, der da Ja, halt. toll, jetzt hast du einen Namen reingebracht. Ist ja egal, du bist. Genau den meine ich. Wie gesagt, Marien sagt. Ja. So, naja, Thema Massage abgehakt. So, ne. Was gelernt? Noch nicht ganz. Nee, was ist der große Feind der Erotik? Alltag. Sehr gut, ja. Muss es so Und, sein? Und, und Stress und Müdigkeit. Ja, also die eigene Situation. Stress und Müdigkeit. Also für Erotik kann man empfänglich sein oder auch nicht. Richtig. Also ich habe heute, wie gesagt, auf diesem Flohmarkt diese Wie Frau gesagt, gesehen. gut, also ich muss nochmal, das weiß ja keiner, du warst auf dem Flohmarkt gewesen. Auf dem Kinderflohmarkt, ne? Dann Wo ich gab es das natürlich. Kinder oder was? Ja. Und da ist dann auch ein Pärchen gegangen und sie hatte ein knappes Jeanskleid an. Was, weiß ich nicht, kurz unter der Brust ging oder so. Auf jeden Fall hat man da ganz schön mächtige Hügel gesehen. Also es ist halt aufgefallen. Ja, und ich glaube, es hat auch alle Blicke auf sich gezogen. Und das ist ja dann zum Beispiel eine erotische Kleidung. Nur, naja, also. Erotisch ist es ja, also ich glaube, Aber nicht in dem, jeder aber nicht empfindet in es dem anders als du. Zusammenhang. Die hat halt Brüste zur Schau ihre gestellt. Körpermerkmale zur Schau gestellt, genau. Ja, und das war unpassend auf dem Kinderflohmarkt, weißt Ja. du? Irgendwie fand ich so blöd. Also hätte die bei mir jetzt einen Top gekauft, hätte ich, wie sie hätte ich 4 Euro gemacht oder so. Also geh schnell weg. Weg. Dass ich nicht so weit reingucken kann. Na ja. So. Das wollte ich mal feststellen hier. Gut. Dann, wenn du schon von freigelegten Brüsten redest, erotische Anziehung, ne, wird ja manchmal auch falsch verstanden. Und was entsteht daraus? Wie falsch Affären. verstehen. Wird als Liebe verstanden irgendwie. Also das wird so, Ah, das wird, ja, okay. das, Ja, also verstehe. man kann ja als jemand, Gibt es ja dieses Jahr typische Beispiele. ja, viele wahrscheinlich. Man kann ja als jemand, der in einer Beziehung lebt, kann man ja trotzdem auch andere Sachen erotisch finden. Ne? Ist ja nicht falsch. Also Kann man auch offen zu stehen. ja. Man kann ja als Frau auch eine Frau anschauen und sagen, wow, das gefällt mir, aber finde ich aber jetzt nicht schick. Genau. Und die geistige Zuneigung muss halt im Geiste dann bleiben. Ne? Ich finde diesen Spruch ja total blöd. Wie heißt es? Appetit gut wird sich. Nee, Appetit kann man sich erholen und gegessen wird zu Hause. Ja, also finde ich total abgedroschen, den Spruch. Also ja, aber ist doch so. Ja, der klingt aber bescheuert. Also der klingt wie, man muss sich Appetit woanders holen. Ja, also ich finde, das klingt schon. Ich finde einfach mal so, man kann, wie gesagt, man kann ruhig flirten und man kann auch mal nett zu jemandem sein, aber man muss halt wissen, wo seine Grenzen sind und wo man hingehört. Punkt. Man flirtet übrigens auch oft mit demselben Geschlecht, ohne dass da was Sexuelles hintersteckt. Mit der Frau, ja. Mit demselben Geschlecht, also ja, in dem Fall mit der Frau. Frau und du mit dem Mann. Das klingt irgendwie komisch. Ja, aber das wird halt... Warte mal. Nee. Jetzt will ich mal gucken, ein Flirt. Nee, das klingt... Ich weiß schon, was du meinst. Ne, es läuft immer es gibt, alles es so... Es gibt ja, wenn eine hübsche Frau mir gegenübersteht und sie ist sehr sympathisch und redet mit dir... Hübsch ist vielleicht auch das falsche Wort. Wenn man halt so auf einer Wellenlänge ist und man kann sich mit jemandem gut unterhalten, das ja, merkt man dann macht man schnell, das auch. Ne? Und dann ist ein Flirt halt... Also Flirt klingt echt bescheuert in der... Ja, na, Flirt kann man das nicht bezeichnen, aber da passt dann gerade die Chemie. Ja, pass auf, und hier kommt es nämlich. Ein Flirt ist eine erotisch motivierte Annäherung zwischen Personen. Mhm. Und erotisch ist ja geistige Zuneigung. Und eine geistige Zuneigung hat ja nichts mit Sex zu tun. Nö. Aber finde ich schon komisch, wenn ich jetzt wüsste, dass mein Mann jemanden geistig toll findet. Ja, ich meine, ich krieg's ja nicht mit, aber würde ich kacke finden. So. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich habe ja auch immer gesagt, ich würde total scheiße finden, wenn... Ich wüsste irgendwie Fremdgeknutsch oder so. Ja, das finde ich, also sobald es körperlich wird, ja, hat es ja dann nichts alles, mit egal was. Zu tun. Und allein schon der Gedanke, dass ich jemanden toll finde. Ja. Erst wird halt du brauchst ja nicht in dein Buch gucken. Nee, ich gucke nur, ob ich hier noch irgendwelche zusätzlichen Informationen finde. Erst wird halt so in einen Topf geworfen, ne? Ich finde, man muss halt was in der Beziehung, wenn man so lange zusammen ist, muss man halt irgendwas tun. Schlimm ist es halt wirklich, wenn man sehr, sehr viel arbeitet, gestresst ist, müde ist und der andere Partner vielleicht zu Hause ist, wie auch immer. Man hat so nichts Bock war. Und wenn man in einem gewissen Alter kommt, hat man auch keine Lust, sich irgendwie noch, wie du schon sagst, erotisch anzuziehen. Manchmal sieht man ja Frauen und sagt so, ey, boah, sieht geil aus, was die anhat, würde ich auch gerne. Aber man macht das nie selber. Ich renne lieber meinen Jogginghosen rum und meinen Schlappen. Weil es gemütlich ist. Ja, aber erotisch? Wann bin ich das letzte Mal... In Anführungsstrichen erotisch. Hey, ja, aber das ist wieder, was ich zu dir sage. Bei Fuschverliebten ist ja, hat der Erotik auch nichts damit zu tun, dass er jetzt irgendwelche Körperausprägungen zur Schau stellt. Ne? Also nein. Ich finde. Das meine ich das ja nicht. Ich meine ja nur einfach mal so, man hat ja doch mal das Verlangen, sie einfach mal schick zu machen. Guck mal, Enrico sitzt jetzt zum Beispiel drüben am Klavier und spielt. Du könntest jetzt am Tisch sitzen und ihm zugucken und könntest sagen, ich finde das so toll, wie der das macht. Aber René, mal ganz ehrlich unter uns, hättest du mir das vor 10 Jahren auch zugetraut, dass ich mich dann hinsetze und das toll finde? Ne, ist das eine Typfrage? Siehst du, ja. Finde ich schon. Absolut. Also ganz ehrlich, auch wo ich mit Enrico frisch zusammen, ich war nicht der Typ, der sagt, oh, ist der süß, oder, oh, jetzt sitzt sie da und ist, nee, oh, ja, wir gehen jetzt Pilze so sammeln. Schöne ja, nee, Haare. Oh, nee. Nee. Und so das war halt einfach Enrico. Und so schöne Ohren. Nee. Nicht so, okay. Nee. Erotik wird ja auch dadurch gefördert, das ist ja auch so ein bisschen die Neugier, wenn man jemanden noch nicht kennt. Ja. Und deswegen ist es ja oft auch so, dass wenn man jemanden kennt, was in einer langjährigen Beziehung der Fall ist, dass man, dass dann halt keine Erotik mehr aufkommt. Und der große Fehler ist zu glauben, dass man den anderen komplett kennt. Ja, aber ich, da finde ich ganz wichtig, dass man über viel, egal was es jetzt, ob es das Sexualleben betrifft oder die Gefühlsebene, keine Ahnung, dass man wirklich offen miteinander reden kann und wirklich mal ansprechen, ey du Schatz, da geht aber nicht der Weg lang oder so. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Dass man da wirklich sich so offen und ehrlich sagen kann, ey, das ist nicht das Richtige, was ich will, sondern ich möchte die in die Schiene. Wie? Naja. Bist du schon wieder von Sex? Naja, siehst du, Erotik ist für mich... Nein, siehst du, das ist ja richtig. Das ist doch aber falsch. Nö. Irgendwie gehört das schon dazu. Mensch, Erotik kannst du nicht... Das heißt ja auch Erotikfilm. Und was ist denn ja, für ein Film? Ein Sexfilm. Ja, nur wenn es falsch verwendet wird. Ein Erotikfilm könnte einer sein, wo ein Mensch die ganze Zeit angezogen ist. Macht mit dazu. Oder? Ja. Irgendwelche Schlapperfilme. Wenn man geistige Zuneigung nur dadurch... Geistige Zuneigung kannst du aber oft in Filmen oder auch irgendwo anders nicht zeigen. Ist nee, doch nee, schwer. Nee, kannst du nicht zeigen, aber bei einem Erotikfilm versuchst du doch geistige Zuneigung hervorzurufen. Ja, Basic Instinct. Aber erzeugt das geistige Zuneigung nur weil. Also das hat sie doch gemacht, indem sie. Ja, gut, ja, da hat man, ja, weil sie die Beine übereinander geschlagen hat, aber. Ja. Ja, aber das ist doch nicht, das ist doch dann schon... Erotisch. Nee, das ist doch was nicht mehr... Was ist das denn? Warte mal, jetzt gucke ich mal ganz kurz nur den ersten Satz zum was Thema. Was ist denn für dich erotisch, René? Eigentlich habe ich ja dieses Stichwort genutzt, ja, um heute René rauszulösen. Damit ich mal so ein bisschen was über seine erotische Schiene hier erfahre. Wusstest du übrigens nur so nebenbei, ja, wenn ich hier gucke, was. Dass es einen Friseur in Berlin gibt, in den Nacktfotos von Berlin? Weiß ich, ob ich das erotisch hinsehe. Wo denn? Ja, das verrate ich dir jetzt nicht, da musst du jetzt ein paar Friseure abklappern. Sag mal ganz klar, wieso liegen da überhaupt Nacktfotos von dir? Was ist denn das für ein Friseur? Frauenfriseur. Nee, sag mal, ohne Scheiß. Na, Nacktfotos ist übertrieben. Bestimmt die, ne? Die von früher, die schon ein bisschen älter sind, die ich auch kenne? Ja, die sind schon ein bisschen älter, ja. Ja, diese, naja, das sind doch die mit den... Das sind erotische Fotos, ist ja nicht viel zu sehen. Gut, den muss ich mir merken. Ein erotisches Foto ist, wo nicht viel zu sehen ist. Ja. Das, bei Männererotik kommt es wirklich sehr gut. Das muss ich mir merken. Ich muss mich mal ausziehen, wie es war. Ja, mach mal. Ich wollte jetzt mal Pornografie, weil wir gerade beim Thema sind. Ja, Pornografie sind wir ja nicht. Nee, aber weil du jetzt mit Sachen kommst, die für mich pornografisch sind. Was denn? Beine übereinander schlagen? Guck mal hier. Hier, pass auf. Ist die direkte Darstellung der menschlichen Sexualität. Hä? Oder des Sexualaktes. Okay, hast recht. Wobei die Geschlechtsorgane gezeigt werden. In ihrer sexuellen Aktivität bewusst betont werden. Ist ja geil. Die schreiben das so schön. Ja, das muss halt definiert werden ordentlich und dafür ist Wikipedia ja da. Ja, also wie gesagt, denke ich, dass Erotik... Das hast du schon wieder abgelenkt, René. ...muss nichts mit nackter Haut zu tun haben. Was wolltest du nochmal wissen? Ich wollte deine erotischen Fimmels wissen. Erotik-Fimmels? Na, wie... deine erotischen Vorlieben. Nee, das sind ja, was du jetzt... Lenk wenn du sagst, wenn du sagst erotische Vorlieben, meinst du sexuelle Vorlieben? Nein, ich meine erotische Vorlieben. Geh doch mal von diesem Sexgedanken ab, mein Gott. Ich finde eine kauende Kuh erotisch. Nein. Ich wollte damit nur zeigen, dass es nichts mit Sex zu tun haben. Ich weiß doch, ich sagte jetzt nichts mit Sex. Ich sagte nicht, dass man gleich, wenn man jemanden erotisch oder toll findet, dass man sagt, das meine ich jetzt nicht. Einer sagt, ich finde die langen Haare toll. Der andere sagt, ich finde, wenn die so eine Schuhe trägt, halt toll, wenn sie so einen absetzt, ist auch erotisch. Meinst du, Erotik kann man allgemein festmachen? Ja. Dass man generell lange Haare toll findet? Vielleicht gibt's nee, nicht generell. Nein, jeder hat eine andere Vorliebe. Aber ist doch manchmal so. Also ich finde, das ist bei mir vom Menschen abhängig. Oh. Jetzt kommt die Schiene wieder. Ja, na, ist doch aber so. Ich kann sie individuell auf die Person zugeschnittene Erotik. Nee. Nee, also... Ich guck, also ihr merkt schon, er lenkt ab. Also das, was du jetzt von mir wissen willst, das können wir gerne mal im privaten Gespräch klären. Okay. Nee, ich finde, das kann man. Also du schützt dich ja jetzt, indem du sagst, dass du sowas gar nicht so vordergründig spürst oder empfindest. Dass du nicht mal da gesessen hast und gesagt hast, oh, und der hat so ein schönes Kind. Nee, hab ich auch nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich. Ich weiß nur, ich finde meinen Mann schön, wenn er seine Haare so kurz rasiert hat und wenn er keinen Bart hat oder ein bisschen Bart hat. Das ist schön. Aber sobald es irgendwie länger werden die Haare oder Gel drin ist, bäh, hasse ich. Vielleicht musst du mehr in dich reinhören. Warum? Ich weiß nicht. In mich reinhören. Ich guck mal kurz, was wir noch an Informationen haben. Da brauchst du nicht mehr gucken. In langen Beziehungen, dann hole ich eben Fakten vor und dann können wir die zerkauen. In langen Beziehungen ist meist nur noch Liebe und Sex, aber keine Erotik da. Das ist, was ich meine, wenn man denkt, weil man kennt seinen Partner. Ist aber auch so. Stimmt aber auch. Und der Tipp, der da gegeben wird, ist, sich halt mal mit seinem Partner auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, was hat der vielleicht für Bedürfnisse und so. Sag und man doch. Merkt dann schnell, dass man den nicht kennt. Ne? Man, aber ist man immer ehrlich? Inwiefern? Naja, wenn, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt, wir wären jetzt in einer Beziehung, bla bla bla, und ich würde sagen, du, sag mal, magst du das überhaupt so, wie ich mich anziehe oder wie wir das so machen? Ist das dir recht? Doch, das ich dann würdest du nicht sagen, ach nee, eigentlich oh, verleg gerne deine wichtig. Haare schwarz und kurz und einmal rasiert, bitte. Nee, das finde ich wichtig, doch. Also ich finde, das sollte man definitiv machen. Also man muss ja da nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern man kann das ja. Ja, oder na, also Schatz, gerade so wie du da das anhast, das finde ich völlig. Ja, das muss man sagen. Das finde ich, das muss man. Also ganz ehrlich, wenn mein Mann zu mir sagt, das finde ich jetzt doof, was an, sag ich ja, dann ist es dir noch wichtig. Dann kaufe ich es. weil manchmal. Ja, aber dann so müsste hier die Kinder, die haben wir schon gemacht, ne? Die draußen rumrennen. Nee, dann. Aber wenn da so ein Widerspruch ist, das heißt, der hat möglicherweise keinen Geschmack. Ja, aber Ich der. verstehe. Du, früher gab es Lackhosen und was weiß ich. Da hat zum Beispiel Enrico sich auch eine Lackhose gekauft, muss ich jetzt hier mal sagen. Ja? Ich hatte Ich glaube, einen ich kenne das auch und das, und die Zeiten er. sind schon lange her. Und ich fand das voll abturnt. So, Ja, frag ich es nochmal. aber. Ja, das heißt. Enrico, ich meine das nicht so. Ich wollte es dir immer Wieso schon denn? mal Ich finde sagen. es gut, wir können ihm das nachher auch gleich persönlich sagen. Ich fände das auch völlig unerotisch, so eine Lackhose. Aber das, da muss ja dann Das ist der nicht eigene, da männlich. muss ja der eigene Geschmack und Erotik liegt halt vielleicht nicht manchmal auf einer Linie. Nee. Ne? Da muss man da vielleicht korrigieren ein bisschen. Habe ich ja wieder was gesagt, ey. Ob er wohl damit leben können. Also ich weiß, dass er die Lackhose nicht mehr anzieht. Mir wird verkauft. Achso, das Ja, ist ja. Ich ich habe bin. ein schönes Schlagwort, Erotik ist die vergeistigte Form der Sexualität. Die Ver ja. Passt doch eigentlich, oder? Ja, das heißt, Na, man kann da über seinen Kopf so schön viel nachdenken, alles ganz toll. wenn man sich jetzt fragt, was Erotik ist, dann kann man ja im Prinzip einen Menschen, mit dem man nicht zusammen ist, mit dem man keinen körperlichen Liebesaustausch hat, ja mal erotisch finden, Ja, ist ja auch nicht schlimm. was ja wiederum aber nicht gesund wäre. Hä? Wieso? Ach so, weil diese anderen drei Weil man Sachen, es ja was wir ja nicht schon drin am hat. Anfang hatten. Ja, komm. Aber man sieht doch so, wenn man so nach 10 Jahren ist ja doch der Alltag irgendwie drin und wenn man dann irgendwie dann doch mal so jemanden sieht, den man attraktiv findet oder so, dann kann man auch mal gucken. Denkt, ach ja, das wäre auch mal nett. Was? Das wäre auch mal nett? Nein. Oh ja, das stimmt. Das hast du jetzt natürlich nicht so gemeint, wie du es gesagt hast. Nein, habe ich Nein, nicht. das weiß ich auch. Natürlich nicht. Ich habe noch einen interessanten Punkt, und zwar Ja. Erotik und Liebe können ja Impulse der Zuneigung hervorrufen und man wird durch erotische Anziehung aus seiner Trägheit herausgerissen. Und jetzt kommen wir nämlich auch wieder zu einem Aspekt, der den Männern ja oft vorgeworfen wird. Früher hast du mir mal Blumen gekauft. Und Grund war die Erotik gewesen. Nee. Kaufst du deiner Frau Blumen? Ja. Weißt du was? Willst du mal Also, was jetzt, pass sagen? auf, das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ich kaufe ihr Blumen und sie wäre jetzt hierbei, würde sie sagen, Wann denn? ja. Und weißt du Aber was? ich kaufe Ich wirklich welche. würde es total anrotisch, wenn Enrico mir Blumen schicken würde, weil? Weil? Weil du hast eine Blumenallergie. Nein, weil? Ich mag keine Blumen. Ja, pass auf, ich mache es, wenn ich. Ich bin auch völlig, man kommt auf die Romantik, vielleicht kommt ja auch Romantik, Erotik, ich bin da so völlig, geht gar nicht so, wa? Mit Kerzen, Blumen und diesen ganzen Das hat Tralala. übrigens Christian Ulm hat scheinbar gerade erst der Presse gegenüber gesagt, dass er auch Romantik hasst. Ja, ich bin da auch nicht so. Romantik muss für ihn was spontan sein. Aber ganz kurz zu den Blumen nochmal. Es ist ja so, ich kaufe die Blumen dann nicht und schenke sie Julia, sondern ich kaufe die Blumen und stelle sie auf den Tisch, weil es schön aussieht. Einmal im Jahr, ne? Nee. Oh komm, wie oft machst du das denn? Bestimmt alle 3, 4 Monate. Also sagen wir einmal im Quartal. Nee, und Oh, es es ist ja ist schon dann, einmal im. nein, es ist ja dann auch so, ich kaufe keinen Blumenstrauß, also das finde ich auch affig, zum Blumenladen zu gehen und für 10 Euro Blumenstrauß zu Kaufst ein kaufen. Pflänzchen. Sondern ich kaufe, nee, eine Pflanze auch nicht, Ein einfach Töpfchen. egal. Nee, ich kaufe dann Gerbera oder irgend sowas. Und die sieht in so einer schönen dünnen Vase, sieht Also das doch schick aus. eine. Ja, das sieht doch schick aus. Sieht doch schick aus. Ne? René hat nämlich immer ein ganz striktes Budget, was Blumen angeht. Ja, genau, und, solange es ins Du Blumenbudget. kannst auch mal bei mir in den Garten kommen, ich züchte. Darfst du dir mal eine mitnehmen? Darf Für ich mir mal. 50 Cent okay? Ja, finde ich ein guter Preis. Das ist ein fairer Preis. 50 Cent machen Ja, wir zeig dir demnächst aber, so. welche du abschneiden kannst. Ich lasse ja jetzt immer von Lena, unserer Tochter, von der Tagesmutter Blumen mitbringen. Aus dem Garten. Ja. Echt? Ja. Bringt das Schöne mit? Ja. Bringt immer sehr schöne Blumen mit. Ich gucke Oh. gerade Romantik. Das ist hier eine Aber Blumen haben nichts mit Erotik zu tun. Entschuldigung. kulturgeschichtliche Epoche. Also da schläfst du bei dem Thema schon ein. Nein, siehst du, ich bin absolut unerotisch. Oder Rülpsen Da ist kannst du. unerotisch. Oder wenn man Knoblauch isst, ist unerotisch. Da hast du ja Glück, dass jemand gefunden hat. Nee, glaube ich nicht. Also wenn jemand Knoblauchfetischist ist, dann würde er das Wer total cool denn? finden. Wer? Na, wenn irgendjemand jetzt Knoblauchfetischist Ja, ist. aber das stinkt. Nee, es riecht nach Siehst du, Knoblauch. da Es ist sind doch wir beim falsch, Tipp. Es es kann. ist doch falsch, dass es stinkt. Nee, stinkt. Es riecht nach Knoblauch. Ja, aber es ist unerotisch. Rülpsen ist unerotisch, Furzen ist unerotisch. Wieso? Du glaubst ja nicht. Zeig mir einen, so liebe Mithörer, Zuhörer, Pass was auch auf, immer, der Furzen und Rülpsen erotisch findet. pass auf, da Und am gibt's besten noch, garantiert. und am besten, halt, halt, halt, noch die Frage, wenn man sich so gegenüber sitzt, so mit meinem Arm und so, Schatz, machen wir heute Sex? Ja, weiß nicht, warte mal, halbe Stunde? Ja, können wir eins eintakten. Das ist doch Also, völlig, Erotik muss spontan kommen. So. wer findet Pupsen erotisch? Und? Gibt es eine Antwort drauf? Ich weiß nicht, ich kann mal gucken. Jetzt bin ich ja gespannt, ey. Ich, bitte nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, wir sollten dann aber so, wir sollten dieses Thema nur touchieren und dann gleich wieder Da wechseln. stehen so viele Antworten drin, wa? Nee, ich meine jetzt hier im Podcast, weil hier kommt Nein. auch gar nichts. Siehst du, ist ja auch gut so. Ich meine ja nur Nee, mal. also ich glaube, wenn jemand, wir hatten ja vorhin, dass auch Handlungen als erotisch empfunden werden können. Und ich denke, wenn jemand das als Fetisch hat, findet er das auch toll. Leider ja. Da sage ich mir manchmal, da kann man von Glück reden, wenn man irgendwie normal in Anführungsstrichen ist Aber und wer ist heutzutage? nicht so eine abgefahrenen Leidenschaften hat. Wer ist heutzutage schon normal, oder? Ach, ich finde, wenn also das, ich will nicht deine Frage beantworten, sondern ich wollte gerade noch was Neues sagen. Wenn eine Beziehung gesund ist, dann kommt, glaube ich, die Erotik auch von ganz alleine. Man muss ja, wäre ja schlimm, wenn nicht, sonst ist man ja mit jemandem nicht so lange zusammen, oder? Ja. Da muss ja mit irgendeiner Art. Und wenn es gerade der Pickel im Gesicht ist. Ja. Wichtig ist, glaube ich, Ja, ist ja dass so. man sich mit dem anderen auseinandersetzt. Ne? Ja. Also, dass man. Ja, dass man sich mit dem auseinandersetzt, beschäftigt. Also nicht im Sinne mit, dass man sich den jetzt nimmt und sagt, so, jetzt beschäftigen wir uns mal zusammen, sondern dass man sich im Kopf auch mit dem beschäftigt, sich Gedanken über den macht, Wie denn? seine Bedürfnisse zu befriedigen. In welche Richtung? Ich meine nicht körperliche Bedürfnisse, Na, was sondern denn dass sonst? derjenige sich wohlfühlt. Ich glaube, Was ist denn, hat denn nichts mit Erotik zu tun? du hast vorhin selber gesagt, wenn du Stress hast und Kopfschmerzen hast, dann ist da nichts mit Erotik. Ja. Wenn ich aber dafür sorge, dass der andere keinen Stress und keine Kopfschmerzen hat, dann ist doch die Chance viel größer, dass. Also, bin ich ja schon wieder voll unter Druck, wenn ich jetzt keine Nein. Kopfschmerzen. Nee, ja gut, das ist okay, da sind wahrscheinlich wir Männer dran schuld, allgemein gesehen, ne? Ja. Dass wir der Frau das Gefühl geben, dass eine erotische Situation Ja. über die Stränge schlägt. Ja. Ja, dann muss man. Ja. Da kann ich übrigens. Da muss man, genau. Ja, ich möchte erstmal dazu einen super guten Buchtipp geben. Ja, Ja, jetzt. ich habe mir vor Jahren mal. Das war eine Buchempfehlung. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Das Buch heißt Wild Things. Aha. Das gibt es bei Amazon zu kaufen. Da geht es jetzt. Na doch, um Erotik. Ja, wie gesagt, das ist ja nun. Es wird ja als Wilde Sachen, eins. sagt's ja schon, Genau, wa? da wird es als eins kommuniziert. Und das ist eigentlich ein Buch, was diese ganze Thematik Erotik, Sex und Liebe mal ganz trocken angeht. Und weil manchmal ist man da vielleicht einfach zu verkrampft mit geht man mit dem Thema so verkrampft um, weil man sich, wie du sagst, unter Druck gesetzt fühlt. Vielleicht. Wenn man verkrampft ist, dann weiß ich nicht, dann stimmt aber auch was in der Beziehung nicht, weil man sollte wirklich offen sein. Ja, aber Weiß ich, vielleicht, ist es so. ich meine, vielleicht gerade in der frischen Beziehung. Für die ist dieses Buch vielleicht auch noch geeigneter. Also nicht mehr so wie wir, die verheiratet sind und Genau. schon seit 10 Jahren und mit zwei Wie Kindern an der heißt es Backe. denn? Wild Things? Der Name sagt doch schon, was da Ja, drin nee, steht. ich überlege gerade, weil ich es bei Amazon gerade mit dem Titel nicht finde, sondern nur diesen Film. Schreibt doch mal wilde Sachen. Wild Things. Ich würde es nun gern, wenn ich es schon. Weil ich kann es wirklich empfehlen, das Buch. Gerade vielleicht für Beziehungen, die das Thema Erotik so ein bisschen ausblenden. Also kann ich mir vorstellen, gibt es garantiert auch, die da so nicht drüber reden. Meinst du? Ja, ich denke. Aber ist doch schlimm, wenn man über gewisse Sachen nicht reden kann, oder? Man muss auch mal lachen können. Ja, So da. mittendrin. Genau. Er findet es nicht. Aber wie gesagt, das Wort oder der Titel dieses Buches sagt ja schon, was dort drin steht. Ja, ich dachte jetzt. Gell? Wild Things. Ich gucke jetzt mal Vielleicht nach war es auch Büchern. so schlimm, das Buch, Nee, es gab sogar, es wurde dass wieder. Amazon es rausgenommen hat. Nee, es wurde sogar neu aufgelegt. Ich sehe übrigens gerade, dass ich gar nicht im deutschen Amazon-Shop bin. Deswegen finde ich das. tausend andere Sachen. Na, wenn du auch Englisch eingibst, warum solltest du denn im Deutschen sein? Stimmt, amazon.de. Wir sind so gut. Ja, das gibt ja jetzt dem Zuhörer auch die Chance, so ein bisschen sich selber jetzt seine Gedanken zu machen. Über Erotik. Ja. Ich glaube, ich definiere Erotik anders wie du. Du bist ja auch ein kleiner Theoretiker. Ich habe mich ja nun vorbereitet. Ja, siehst du, sagen, ja, am besten ist es mal, wenn man sich nicht vorbereitet und einfach so. Ja, aber vielleicht ist es dadurch, dass ich mich da vorbereitet habe, ja, habe ich ja auch mal eine andere Sichtweise als meine eigene kennengelernt. Hier ist es genau. Das, ach, Buch war deine Sichtweise anders? Wie war denn deine Sichtweise? Ganz kurz zu dem Buch. Das Buch hier, guck mal. White Things heißt das. Das machen es Kinder. Und die küssen. Nee, aber das ist zapperig. Ja, ne, die sprechen halt wirklich. Also es ist echt gut. Das heißt White Things, Sex Tipps für Boys and Girls. Also kann ich sehr empfehlen. Ich hab's mir. Ich habe schon sehr, sehr, sehr, sehr viele Jahre. Es gab schon viele Situationen, wo ich das Buch am liebsten auch weitergegeben habe. Aber das gibt's ja in verschiedenen Varianten. Ja, da sollte man, das Richtige? Man sollte mal die letzte Ausgabe holen. Ist so die letzte. Ja, von 2002 zum Beispiel. Nee, 2008. Ja. Zum Beispiel. Aber es ist immer derselbe Schriftsteller, wie man das nennen mag, ne? Aha. Da küssen sie nochmal. Guck mal, und da? Ja, dann hat man das ein bisschen abgeschwächt. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch. Kann ich aber was mal, kostet das eigentlich? Gebrauch 4,50 Euro, 3,95 Euro. Neu ist noch recht teuer. 13 Euro, das ist. Aber ich muss euch mal, was stelle ich jetzt hier wieder fest? Also die Bücher von 1998 bis 2002, da ist auf dem Cover zwei Sabberneck küssende Menschen drauf. Ab 2007. Jetzt findet ihr das Buch auch definitiv, weil ihr wisst, wie das Cover aussieht. Ja, und ab 2007 küssen sich Mann und Frau wie Clark und Ken. Nee, Clark und Ken nicht. Wie heißen denn die beiden? Hätte ich das gewusst, hätte ich es ja mal hergenommen. Ist doch so, guck mal. Okay, also, ja, du hast recht. Ja, was mir alles so auffällt, jetzt auch wenn es nicht erotisch ist. Wir hatten ja vorhin durch Zufall auch gesehen, erotische Spiele. Da muss ich sagen, oh ja, ich hatte auch mal so ein beschissenes erotisches Spiel. Also das war ja langweilig. Kannst du mich daran erinnern, René? Wir haben es mit dir mal gespielt. Echt? Und wir haben auch mit René mal erotische Spiele gemacht. Habe ich gewonnen? Nein. Wir haben René mal geknebelt, haben das Licht ausgemacht, haben ihn geküsst. Verrate nicht so viel. Doch. Es gab wirklich Situationen, da bin ich in die Schule gekommen. Und die haben mir es nicht geglaubt. die haben gefragt, was hast du da am Hals? Und ich habe denen gesagt, wo das herkommt. Ne? Weil ich hatte auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und die haben mir es nicht geglaubt. Warum nicht? Weißt du nicht? Die haben gesagt, du erzählst so Geschichten. Es war aber so. Also alle draußen, alle, es war die nicht so geglaubt haben. Ja. Es stimmte. René hat nicht gelogen. Die wilden 90er. Warte mal. Jetzt wollte ich mal gucken. Ich hatte nämlich hier, also ich muss sagen, ich finde erotische Spiele find ich total affig. Ja. Also die, ich glaube, man braucht kein Spiel, um erotisch irgendwie. Das wird ja meist als Partyspiel so verkauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sowas im Freundeskreis nicht spielen wollen. Und schon gar nicht irgendwas mit Karten oder so ein Brettspiel oder so ein Scheiß. Wenn ich bei einer Party bin, wenn ich jetzt 20 wäre und ich wäre auf einer Party, wo nur Frauen sind, dann würde ich natürlich so ein Spiel auch mitspielen. Na, meistens sind doch so Kartenspiele irgendwie mit Fragen und Antworten. Oder? Das sind doch so die Erotikspiele. Fragen und Antworten. So, wann war dein erstes Mal? Mit wen und wie und was? So ein Quark ist das doch. Aber das ist ja nun absolut nicht erotisch. Gelle? Manche können sich nicht mal mehr an den letztes Mal erinnern. Oh, der war böse. Aber ich auch nicht. Warte mal. blödes Kurzzeitgedächtnis, ne? Erotische Spiele, jetzt wollen wir mal schauen. Das, Swinger 2000, da geht's schon los. Oh Gott. Siehst du, ist das erotisch? Zu zweit, zu viert, immer nur gerade Zahlen. Ja? Das finde ich zum Beispiel, kann ich ganz klar sagen, finde ich total uninteressant. Sowas viel zu spielen. Am besten zu dritt, ne? Nee, ja, also, na klar. Nee. Das sollst du nicht blöd. Denn die tut immer nur so. Echt? Ja. Na klar, das ist ein kleiner Theoretiker. Busenmemo. Das wiederum ist witzig. Also jetzt würde ich mich nur fragen. Nee, man sieht leider nichts. Ob bei Busenmemo immer nur eine Brust auf dem Bild ist. Ach, und man muss das Pärchen finden oder ob beide zu sehen sind. Witzig wäre es, wenn immer nur eine drauf wäre auf jedem Ding. Ne? Braute, Badewannenspiel. Mhm. Ekstase. Hab ich gerade bei Twitter gelesen gehabt. Lieber Dr. Sommer. Nee, Hilfe Dr. Sommer. Ich werde beim Duschen immer feucht. stand bestimmt irgendwo, ach nee, ich dachte schon in der Bravo oder so. Ekstase, Wahrheit oder Pflicht, das ist ja dieser Klassiker, oder? Ja, guck mal, ist meins, ich hatte ja damals auch mal so ein Spiel. Ist da irgendwas bei? Nee, ne? Ich hatte auch mal so ein komisches Spiel. Dreh die Buddel. Nee, so ein Quark nicht. Das Bettspiel. Warte mal, ja. Ich guck mal grad. Also sowas finde ich Quatsch. Und ich denke sogar, dass so eine Sachen sogar zu noch mehr Verkrampfung führen können. Ist doch affig, ne? Oder? Also ich finde, man muss wissen, dass man mit seinem Partner locker... Rausch der Sinne. Oh. Oh, Wissen macht sexy. Siehst du? Ja. Ja, siehst du, Frauen sind... Wissen macht sexy müsste eigentlich heißen, Wissen macht erotisch, weil... Ja. Die Frau ist beeindruckt und entwickelt geistige Zuneigung. Aber du musst doch mal gucken, mal jetzt mal ganz ehrlich, du siehst mal, was, wenn man das Thema Erotik, Love, Sex, was auch immer, eingibt, wie viel Sachen, wie viel Kommerz da eigentlich schon damit gemacht wird. Ja, aber da wird Geld gemacht mit dem Trieb, ne? Weil so ein Trieb ist ja stark. Also ich glaube, ein Trieb zieht mehr und ich glaube, da wird Kohle gemacht. Also ein Trieb muss auch befriedigt werden. Übrigens habe ich einen therapeutischen Ansatz gehabt, weil man führt ja auch so Männergespräche, ne? Nicht nur Frauengespräche, wie hier im Podcast, auch Männergespräche. Ja, ja. Und dann kommt ja auch schon mal, dass sich der ein oder andere Mann beklagt über die Frequenz des Sexuallebens. Ne? Auch über des Aktes. Ja, und da habe ich, da war mein therapeutischer Ansatz gewesen, dass die Frau das auch als Bedürfnis sehen muss. Und was? Die Frau muss es als Bedürfnis des Mannes. Ja, okay, lass dich ausreden. Es, ja. Es ist ein Bedürfnis in dem Fall. Ja. Und dann müsste ja eigentlich. Man ist ja gewillt, dass man die Bedürfnisse des Partners befriedigt. Weißt du, wenn die Frau sagt, du, ich habe gerade total Durst, dann sag ich doch, warte, ich hole dir sofort ein Glas Wasser. Ja, und dann sagt der Mann gerade so, ich habe totalen Bock auf Sex. Und dann, warte mal, ich gebe dir mal schnell meine Mumu. Und dann siehst du, jetzt kommt übrigens wieder dieses Buch, weil Dings ins Spiel. Also wirklich. Was sagt das Buch? Das Buch sagt. Das Buch sagt, man soll das alles nicht so verkrampft sehen. Man soll das alles mal ganz locker sehen. Einfach, wie sag mal, geschehen lassen. Einfach mal. Ja, Mumu hinlegen, reichen so. Na, ist doch so. Ich glaube, mein Gott sei, schneiden wir mal alle ab, weißt du, Dinge. Jetzt muss ich diesen Podcast auf explizit stellen, dass der nicht mehr unter 16 gehört werden darf. Ich habe Mumu gesagt. Ja. Echt jetzt? Ja, aber ist ja nur diese Ausgabe. Dann sag ich halt was anderes, saure Gurke. Nee, feuchte Gurke. Feuchte Gurke. Aber ist das nicht schlimm, wenn man dieses Wort dann gleich wieder mit etwas Erotischem oder was anderem definiert? Weil das Kind sich verspricht und sagt, sie möchte eine feuchte Gurke. Ja, so. Weißt du, woran das liegt? Nein. Man spricht einfach nicht offen drüber, verkrüptet aber alles. Jetzt bin ich aber nochmal abgelenkt von dem, was du gerade gesagt hast. Also was war jetzt, was hat Konfuzius gesagt? zu deiner Therapie? Dass der nein, ich habe... Nee, das der war dann dein Therapeut? War, oder war es nee, der Therapeut? Nee, ich war der Therapeut. Und wer war der? Wer war es denn? Nee, Kenn ich nicht? Ich will keinen Namen nennen. Kenn ich? Das kann ich dir danach sagen, aber dann ist es so, ne? Ich habe eigentlich nur versucht, die Situation so ein bisschen... aufzulockern und habe eben deswegen das, es ist ja in dem Fall auch ein Bedürfnis. Mhm. Und ein Bedürfnis. Hm. Ja, ich sag jetzt nichts dazu, das muss ich auf 18 machen. Na, ist halt so. Du kannst dich ja dann, wenn das Mikro aushaben, nochmal richtig auslassen. Nein. Du bist mir zu theoretisch. Ja, tut mir leid, ich versuche nur die Zuhörer nicht zu verschrecken. Erschrecke ich euch? Nein, ihr könnt mir ruhig sagen, wenn ich unerotisch bin, ja? Nee, ich überlege gerade, ob man sowas überhaupt hören will. Was? Erotik? Nee, so ein Podcast oder so ein Thema. Warum nicht? Nee, frage ich mich so. Also, fragen wir euch? Ja, also... Wie war's? Ich meine, jetzt haben wir es. Ja, genau. Wir fragen am Ende des Podcasts, fragen wir. Und, wie waren wir? Voll erotisch? Nein. Doch. Ich muss dann erstmal einen rauchen. Also, oder habt ihr andere, sagen wir es mal, man geht ja auch, wenn man zur Schule geht, habt ihr auch mal Erwartungen gehabt, ne? Thema Erotung. Erotik. So, ja, okay. Was habe ich für Erwartungen? Was gehe ich an diesem Podcast ran? Wow, wie jemand bestimmte Person sagt, oh, jetzt sitzen sie bestimmt mit einem Klischee da und ganz erotisch. Und dann wird das ist. Geredet. Kopfkino. Ja. Das ist ja Kopfkino. Ja, die Frage ist, was. Ich bin der Hauch. Was war denn unser Ziel eigentlich rüberzubringen? Entschuldigung, ich wollte nicht klatschen. Aber soll ich euch mal was erzählen? Ich weiß nicht, ob ich erotisch oder lachen soll dabei, aber ich arbeite in einem Hotel und da ruft immer jemand an. Abends. Nein, hör zu, ich bin nicht fertig. Der ruft an. Ja, genau. Ich gebe zu, ich bin's nicht. Ja. Und so, ruft er an, hau mir auf meinen Hintern. Klatsch, klatsch. Das sagt er am Telefon. Ja? Und dann nickt er wieder auf. Aha. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht abends. Also ich bin's nicht. Klatsch, klatsch. Ja, das ist doch ein mit sowas würde ich dich abends nicht belästigen. Also ganz ehrlich und lieber, falls du das jetzt hörst, wer auch immer du da bist und da anrufst, wir finden es absolut nicht erotisch, wir lachen uns halb tot. Aber das macht er ja auch eher für sich, denke ich. Das ist so schön, kann er ja machen. Ja. Und stört's nicht. Vielleicht könnte er eine eigene Telefonnummer für einrichten. Ach, er ist wieder dran. Klatsch, klatsch. Alles klar. Klatsch, klatsch. Macht er, aber er macht, er sagt es mal ganz erotisch. Er macht nicht so klatsch, klatsch, sondern klatsch. Nee, aber klatsch. Findest du es erotisch? Was? Schlag mich, klatsch, klatsch. Nein, wie er es sagt. Nee, ich ja, dann sagt doch nicht, er sagt es erotisch. Ja, der sagt es so. Er sagt es so, dass es erotisch rüberkommt. Ja, also er sagt ja nicht so, schlag mich, klatsch, klatsch, sondern klatsch, klatsch, klatsch, klatsch, sondern er sagt, schlag mich, klatsch, klatsch. So, weißt du? So. Man muss ja uns jetzt aber keine Sorgen machen um dich. Nee. Gut. Und der Neues kam auch innen, der wollte irgendwie, war so ein, weiß ich nicht, was auch immer das war, und der wollte Zigaretten, bla, und dann sagte, und was sagt er denn? Und ist er ganz rot angelaufen, weil ich ihn direkt was gefragt habe. Oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Ja, die reden dann immer so komisch, manche so. Oh, weißt du nicht so. Oder man sieht es ja auch manchmal, wenn man so unterwegs ist, ne, auf irgendwelchen Volksfesten oder so, und man sieht dann so Pärchen, die sich mal ankrabbeln. Also nichts Sexistisches oder so, sondern einmal so. So, da das mal anfassen. So. Ja, und mit dran, dann weißt du, oh, da gibt noch was. Ja. Obwohl es gibt da muss ich sagen, es gibt aber auch Pärchen, die sich immer bekrabbeln, wo schon übertrieben ist. Also da denke ich, wie du dich bewegst und was du tust, machst du ja auch für die Leute, die dich wahrnehmen. Ich finde auch manchmal, Selbstbewusstsein kann erotisch sein. Siehst du? Das meine ich doch. Du kannst, du siehst jemanden, der ist extrem selbstbewusst und sagst dir, wow. Ja. Und fühlt sich dann irgendwie zu dem hingezogen. Ja. Ne? Oder zumindest, vielleicht ist es auch das, was man als Ausstrahlung. Also für also, dich jetzt. Das Problem ist halt echt, dass man Erotik mit Sex gleichsetzt. Ja. Ne? Weil du kannst, wenn du irgendwas sagst, oh, das sieht der und der ist erotisch, dann wird es halt sofort auf diese Schiene gebracht. Ne? Naja, aber ganz ehrlich, kannst du ja mal die unsere Podcast-Hörer fragen, die haben schon wieder, oh, Thema Erotik, alle klar, die bestimmt jetzt so, ne, um die Sachen. Ja, da wird keiner gedacht haben, es geht um den Geist. Ja, aber du hast ja so viel Sex hier reingebracht. Hab ich gar nicht. Natürlich. Gar nicht, ich habe nur die Wahrheit gesagt. So. Eigentlich hätte ich, das gar nicht zulassen dürfen, dass du vom Thema abweichst. Warum? Nee, das Problem ist, dass mich doch gar nicht. Sex, Erotik und Liebe wurde in unserer Gesellschaft in einen Topf geworfen und dann wurde gerührt und das über Jahre und gerührt und gerührt. Und wir wollen jetzt versuchen, das wieder auseinander zu klamüsern. Okay, das kann ja gar also nicht heute schaffen wir das. Chaka. Erotisch ist erotisch. Sex ist irgendwo ganz hinten. Zum Beispiel, weißt du, wo Erotik ganz weit weg ist von Sex? Wenn man sagt, jemand hat eine erotische Stimme. Würdest du es mit Sex in Verbindung setzen? Nein. Nicht so, ne? Nee. Anders als wenn du sagst, jemand hat eine erotische Ausstrahlung. Dann würde man sofort an nackten Körper denken. Aber wenn du sagst, jemand hat eine erotische Stimme, dann würdest du... Na, sondern der spricht halt gut, wa? Nicht so bla bla bla bla bla, so Berliner Schnauze, sondern so eher so... Also angenehm halt. Obwohl man dann schon wieder denken könnte, wenn jemand eine erotische Stimme... ist. Der redet von versauten Sachen. Ich habe gerade überlegt, ob ich bei einem Radiomoderator, der... Also es gibt ja Sprecher, ne? Ja, aber es hat ja nichts damit zu tun, was er sagt, sondern wie er es sagt. Ja, die Frage ist, ob man das im Geiste so trennen kann. Siehst du, wir sagen gerade, oder vorhin haben wir gesagt, dass man Liebe, Erotik und Sex nicht trennen soll. Ne? Dass es nicht gesund ist, das zu trennen. Aber jetzt versuchen wir es getrennt zu betrachten. Wir versuchen es. Die Betonung liegt auf Versuchen. Das würde so sein, als wenn wir von Auto, Quatsch, als wenn wir von Reifen reden, ohne ein Auto ins Spiel zu bringen. Geht doch. Das ist schwierig. Ja, wenn wir von Fahrrädern reden. Oder Nein. wir reden von Lenkrädern. Und dann versuchen wir kein Auto ins Spiel zu bringen. Das gehört schon irgendwie zusammen, das wollte ich damit sagen. Gehört's ja auch. Kannst du jedem anderen fragen, gehört auch. Was denn du? Ich habe nur geguckt, wie wir in der Zeit liegen. Warte mal, ich guck auch mal. Oh, wir liegen gut in der Zeit. 49 ja, Minuten purer. Pure Erotik. Pure Erotik. Ich darf das Wort ja nicht so sagen. Doch, du kannst es ruhig sagen. Nein, ich sag das ja immer falsch hier. Also, jetzt ist nur die Frage, was wollen wir denn eigentlich. Also, erotisch ist ja auch manchmal Schokolade. Die habe ich mittlerweile alle aufgegessen. Na toll. Ja, ist ja so. Dann hat Erotik in dem Fall auch mit körperlicher Fülle dann nachher zu tun. Ey, manche finden es erotisch. Körperliche Fülle. Ja. Ja? Das ist ja, was wir vorhin gesagt haben. Erotisch, kann was Erotik mit aus kann erzeugt werden durch Aussehen. Optisches. Hm? Ja, das ist ja auch so. Wenn ihr Maren jetzt auf dem anderen Ohr habt, liegt es daran, dass sie hier bei dem Thema so hin und her wirkt. Ja, ich kann halt nicht so wie René, der ganz entspannt da unten auf seiner Couch liegt. Auf einer Kindercouch, ja. Wir sind gerade bei dem Thema Erotik in Leos Zimmer. Und dort ganz entspannt rumherschillt. Und die Maren isst kann die ganze Schokolade hier auf und hammelt ein bisschen herum. Ich kann halt nicht still sitzen. Ja, wenn wir jetzt noch das Licht ausmachen würden, würde hier auch erotische Stimmung aufkommen. Warte, ich mach mal. Nee, dann mach aber wenigstens eine kleine Lampe an. Ich will ja nicht im Dunkeln sitzen. Oh, nee, das finde ich jetzt voll erotisch. Es ist ja dunkel. Warte mal, ich kann mal nicht. So, jetzt sind wir hier ganz im Dunkeln. Jetzt, merkt ihr die Stimmung schon? Hat sich die Stimmung eigentlich geändert? Ist wirklich alles dunkel. Ich sehe nur noch Renés. Wie heißt das? Achso, das iPad. Das iPad? Was eine sehr schöne große Fläche hat zum Beleuchten der genau. Situation. Genau. Und sein Ehering. Genau. So voll abtönt. Warte noch. Wir wollen hier keine Gelegenheiten schaffen. Nee, aber. Ist wie früher, kriegt er nämlich Angst. Ist ja so. Jetzt müssen wir nicht Vergangenheitsbewältigung machen. Das können wir, siehst du, Vergangenheitsbewältigung können wir mal besonders betrachten. Aber ich will jetzt kein Thema für den nächsten Podcast. Nein. Kannst du mal trotzdem die kleine Lampe anmachen? Oh, ich mach dir das. Ihr merkt schon, er hat Angst. Nee, Angst habe ich nicht. Ich möchte nur nicht im Dunkeln hier mit dir sitzen. Dann ja, manchmal ist es ja auch schön, wenn man erotisch ist und man sieht keinen, ne? Es ist ja auch so, das Licht nicht immer gerade das förderndste ist, ne? Schatz, mach mal bitte Licht aus, um die erotische Stimmung ja, hier ein bisschen zu ja, steigern. Ja, natürlich. Ja, ist doch manchmal so. Also das würde ich als Beleidigung auffassen. Ja, und? Wenn meine Frau zu mir sagt, mach mal das Licht aus, damit ihr ein bisschen erotisch ja, aber eine, ich sag mal, eine Frau, die schon ein bisschen älter ist oder so manchmal und vielleicht auch schon zwei, drei Kinder gekriegt hat oder vielleicht eins, wird sich wahrscheinlich nicht so erotisch fühlen wie eine 20-Jährige. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja, aber nee, aber es geht mir ja offen und ehrlich zu. Manche haben Schwangerschaftsreifen, so wie ich. So, jetzt wisst ihr das. Es gibt auch Männer, die Schwangerschaftsreifen haben. Und völlig unerotisch ist ja die Aussage, ja, du bist doch Mama. Schön. Nee, das klingt wie eine Entschuldigung. Ja, genau. Weil Schwangerschaftsreifen, okay, man kriegt sie nicht weg, aber sie gehören da nicht hin. Weißt du, wie ich meine? Aber das stört eine ich Frau. Ich hätte dann wahrscheinlich gesagt, du hast doch noch andere erotische Stellen. Was denn? Ja, nee, es ist aber wirklich so. Und ich denke, oh, mal zugenommen, hast dann so, dein, ne, so ein paar Macken ist da. Dann ist doch... Das meine ich mit Wohlfühlen kann mehr Erotik erzeugen, als wenn sich jemand nicht wohlfühlt. Das heißt, wenn ich dir das Gefühl gebe oder versuche, dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Inwiefern? Wie willst du das machen? Na, man hat vielleicht an sich Meckerstellen, vielleicht sogar welche unbegründet, weil vielleicht gibt es Stellen an sich, wo man sagt, ah, die findet der andere bestimmt nicht toll und deswegen finde ich die voll drauf. Ja, und deswegen finde ich die blöd. Ich brauche Rico nur meine Schwangerschaftsreifen. Da ist er so. Oh, die Mama ist wieder da, los geht's. Na ja, ist er so. Ich finde es auch voll unerotisch, weil mein Chef zu mir sagt, Mutti. Ja. Dein Chef muss auch nicht erotisch zu mir sagen, muss ich mal meinen. Nein, aber nicht Mutti. Oder Mama. Ich bin ja auch eine Mama. Oder? Mama sein ist nicht erotisch. Ich möchte mal sagen, auf dem Bereich Erotik gibt es, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Also, ne? Also dann würde ich das natürlich wieder als Fetisch bezeichnen, aber ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich traue mich schon manchmal in Google bestimmte Sachen gar nicht einzugeben, weil ich Angst habe vor dem Ergebnis. Da sind wir wieder bei den Ängsten, was wir im letzten Podcast hatten. Ja. Ich hatte mal. Ist da eigentlich, ach, wollte ich ja mal fragen, sind da eigentlich Rückmeldungen? Entschuldigung, wenn wir abweichen, sind da Rückmeldungen gekommen? Bisher noch nicht. Schade, warum nicht? Im Fachjargon gesagt, wir müssen den Longtail abwarten. Du kannst es dir jetzt mal kurz übersetzen, passt nämlich fast zum Thema. Na, Long ist klar, aber Tail, wie meinst du, wie wird es geschrieben? T-A-I-L. Ja, hab ich schon mal gehört. Heißt Schwanz. Also ein Hund hat einen Tail, ne? Also der ist gemeint. Nee, und Long. Ich hab ein neues Wort gelernt. Long, und Longtail meint Longtail. Nur, dass er im Prinzip. Ne, lange Warteschleife. Nee, wir haben den rausgegeben und es ist ja der Podcast. Podcast ist jetzt im Internet, ne? Der ist jetzt auch noch nächstes Jahr im Internet und nächstes und er wird ja in dieser Zeit auch konsumiert. Es ist ja nicht so wie eine Radiosendung, die halt in dem Moment, wo sie rausgibt, konsumiert wird, sondern das wird jetzt über Jahre noch. Aber die Feedbacks noch. Werden das heißt, noch nicht so viel später kommen, ja? Doch, das kann sein. Also wenn jemand in einem Jahr erst auf den Podcast stößt, dann könnte er möglicherweise, wenn er das Gefühl hat, ah, jetzt kann ich ja darauf noch reagieren, könnte er darauf echt? Reagiert vielleicht drauf. Zum Beispiel in Blogs ist es ja so, wir springen jetzt ganz schön ins Thema, aber ich würde sagen, wenn es gerade reinpasst, nehmen wir es mit. In Blogs ist es ja so, dass man manchmal noch auf Beiträge Kommentare bekommt, die schon 3-4 Jahre alt sind. Echt? Aber registriert man die auch noch? Die nimmt man zur Kenntnis, man wird ja darüber informiert. Ach so. Das wäre jetzt so mal meine Frage, ob man das nicht verpasst, weißt du? Weil zum Thema Erotik könnte ja dann doch mal ein bisschen was zurückkommen. Und jetzt ist es, um nochmal mit der Angst auf die Angst kurz zurückzukommen, mit Internet-Suchmaschine. Mir ist es nämlich passiert, in der Zeit, wo ich in München bei einem großen bekannten Fernsehsender gearbeitet habe, hatte ich, weil ich ja da nicht gelebt hatte, halt auch bei Google mal was gesucht und so habe ich in meiner Mittagspause mal eingegeben, Massagen, weil ich Rückenbeschwerden hatte. Na, jetzt sind wir bei der Erotik. Ich wollte keine Erotikmassage haben. Ich habe aber nur Massagen München und es kam sofort eine Seite hoch, irgendwie von der URL her, also von der Webadresse, war sie noch was Vernünftiges. Ja. Ne? Und ich hatte halt draufgeklickt und es kam eine Erotikseite hoch und hinter mir war eben eine Moderatorin, die hat auch gerade Pause gemacht und sie guckte auf den Bildschirm und ich habe es natürlich mitgekriegt, dass sie guckte und da eben diese barbusige Frau zu sehen war. Und ich sage, es sieht nicht so aus, wie es ist. Ne? Und dann meinte sie, so das tut es nie. Ne? Und dann gesagt, nein, ich habe wirklich nach Massagen gesucht und für den Rücken. Aber siehst du, ist so ein typisches Beispiel, oder? Du gibst Massage ein oder Rückenmassage oder Massage das, München und sowas kommt dabei raus. Deswegen meine ich, also im Bereich Erotik, ich glaube, da ist alles vertreten, oder Erotik will ich es gar nicht mal nennen. Ja, aber das ist doch das eigentlich, was wir geschaffen haben. Die Sexindustrie haben, oder? Ist halt wirklich, ist ein Zweig, ne? Also, es heißt auch Erotikshop. Nee, es ist aber eigentlich ein Sexshop. Ja, aber es heißt Erotikshop. Obwohl, für eine Frau ist es vielleicht ein Erotikshop, wenn die ja eher das Sinnliche sucht, ne? Was gibt es denn in einem erotischen Job als deswegen gibt es ja, da kann man auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, es gibt Beate Use und Beate Use hat auch versucht, im erotischen Markt, also nicht nur im Sexmarkt, sondern auch im erotischen Markt, Fuß zu fassen. Was heißt? Mit der Marke Maybe. Ne? Hm? Was für die Frau an die Frau gerichtet war. Das heißt, ein Mann wäre wahrscheinlich in den Shop reingegangen und wäre gleich wieder rausgegangen. Ne? Also war halt echt auf eine Frau ausgerichtet. Ja, aber es hat ja nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das, also das Konzept Maybe war ja eine, ich glaube, eine Studien, also so ein Test, das haben irgendwie welche entwickelt und ich glaube, Beate Use hat es nur aufgenommen, übernommen und umgesetzt. Aber läuft es noch? Ich glaube, die haben es umbenannt und anderswo weitergeführt, also unter einem anderen Namen, ich glaube ja. Maybe. Also es war echt nur so ein Testding, das gab es irgendwo in Frankfurt. Und was gab's da? Berlin. Ich glaube, Liebeskugeln, ja, Vibratoren. Und so. Und dann halt auch diesen, also was es da nicht gab, war Filme, glaube ich. Ja. Okay. Na gut, aber alles andere sind ja Toys. Wenn ich jetzt mal so betiteln darf. Was ja wieder nichts mit Erotik zu tun hat, es sei denn, man steht auf Gummiknüppel, wollte ich gerade sagen. Man steht auf plastisch zylinderförmige Geräte. Ich dachte, die können ja schon mal anders ausschauen. Guck mal, wenn ich nach Maybe suche, dann gibt er mir als Ergebnis Landbrot. Siehst du? Ich glaub, ich also, gibt's ja schon nicht mehr. Hm? Ja. So. Aber ich habe das Gefühl, dass Eitel Leben scheinbar auch ohne Erotik auskommt. Wer? Nehmen. Also dass man Erotik nicht unbedingt braucht. Und Nee. dann frage ich mich, ob das gesund ist oder nicht. Was meinst du? Ein Leben ohne Erotik. Ja, was meinst du? Deutschen zu Also lange. wenn man, ja nee, ich versuche nur drüber nachzudenken, wenn man Erotik als nicht als Sex betrachtet, denke ich, ist es nicht gesund. Also, jetzt wüsste ich selber nicht, was ich gemeint habe, aber ich konnte mir gerade Entschuldigung, ich selber habe nicht ja folgen. Abschlussprobleme, Ich konnte mir gerade aber. selber nicht folgen. Nein, was ich sagen wollte, ist ein Leben ohne Erotik, nicht im Sinne von Sex, glaube ich, ist nicht gesund. Also ein Leben ohne Sex, weiß ich nicht, kann, also Das denke ich geht mal, nicht. na, ich denke mal, davon stirbt man nicht. Man stirbt nicht, aber. Aber ein Leben ohne geistliche Zuneigung, das denke ich, ist schädlich. Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, wir betrachten die ganze kommende Woche Erotik mal als geistige Zuneigung und gucken mal, was für geistige Zuneigung man so am besten am eigenen Partner entdeckt. Ich will schon. Das heißt, wenn Enrico sich mit dem Akkordeon auf die Jetzt kommt der Name Wohnzimmer-Couch schon setzt, wieder. Oh. dann sag ihm, du musst dich heute nicht dafür ausziehen, du kannst auch angezogen Akkordeon spielen. Weil Erotik hat halt nicht unbedingt, also Erotik hat nicht zwangsläufig was mit Sex zu tun. Nee, das nicht, aber. Ja, was weiß ich. Also, Marie, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht. Aber er hat schon mir eine komische Seite drauf gehabt. Ja, Ich stimmt, hab's ich habe gerade, gesehen. Ich hab's gesehen. ich habe gerade Zeig mal, zeig mal. nach Mewi gesucht und man landet bei Beate Ja, Use bei ist doch Martin ich. Mewi. Aber wenn man sich das anguckt, das ist jetzt nicht der klassische, Nee, die ist doch klassische schön. Sexseite, ne? Sieht gut aus. Ich glaube aber, ich glaube auch, dass diese Marken im Bereich der Erotik sich intensiver damit Naja, da steht beschäftigen. unsere neue Erotik-Kinolandschaft. Siehst du, das ist. Das Lüdenscheid. Ja. Aber sieht gut aus. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal einen Podcast eine Stunde über Erotik mache und ich hätte auch nicht gedacht, dass eine Ich durfte ja Frau. nicht alles sagen. Ich werde ja hier immer zensiert. Dann bist du nur ein Piep, Piep, Piep, Piep. Pass auf, wir können jetzt, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ich muss, warte mal, man sieht hier wirklich, man sieht hier nichts Schlimmes. Ist aber auch alles reglementiert Für und total jeden gesichert. was dabei. Die zieht sich am Nippel. Dann denke ich, werden wir den erotischen Podcast an dieser Stelle zu Ende bringen. Ja. Und ich überlege, ob ich einen Piepton habe, den ich dann für eventuell. Ich habe ja nichts Schlimmes gesagt, außer Nein, du, Mumu. ich wollte ja jetzt, dass du jetzt richtig loslegen kannst. Ich halte mir auch die Ohren zu. Feuchte Gurke. Eine feuchte Gurke. Also, ich muss Wolltest du ich. zum Thema Erotik noch irgendwas Erotisches sagen? Tschüss. Gut, ich gebe euch auch die Möglichkeit, euren Senf loszuwerden. Ihr könnt eine E-Mail schicken an blog@zilfmedia.de Er hat sich's gemerkt. oder ihr geht einfach auf www.zilfmedia.de/blog und schreibt einen Kommentar in den dazugehörigen Beitrag. Falls ihr über iTunes oder so zugehört habt, dann müsst ihr einfach nur in der Kategorie Podcast Das ist das Problem, anklicken. was ich nicht hingekriegt habe. Nee, ich meine, wenn man jetzt in iTunes den Podcast hört, Ach so, dann weiß man ja nicht, wo okay. man den Kommentar abgeben muss. Ne? Dann geht man auf Okay. www.hilfmedia.de/blog und in der Seite ist eine Kategorie Podcast und dann sucht er einfach den Podcast raus. Ne? Das steht dann im Betreff schon irgendwie oder im Titel und dann könnt ihr dort einfach einen Kommentar hinterlassen. Genau. Ich mache hier nichts Schweinisches, Nee, René. Ich gucke nur mal so. mach ruhig. Ja, ich mache nichts. Und wenn das Ding jetzt aus ist, muss René mir trotzdem noch erzählen, mit wem er geredet hat. Mit wie, zu Ne, worüber, vergesse ich nicht sowas. worüber Ne, geredet? machen wir Ach gleich. so, ah ja, okay, verstehe. Ja, also wir Ja. werden mal noch kein Thema für die nächste Woche festlegen, für nächste Woche sag ich schon, fürs nächste Mal festlegen. Wir werden mal gucken, was kommt, womit uns Marie nächste Woche oder, ach Quatsch, nicht nächste Woche, beim nächsten Mal schockiert, Ich ne? verstehe schon. Sag mal, liest du ja meine E-Mails? Findest du das unerotisch? Du wirst da nicht viel Erotisches finden. Obwohl, da muss man in meinen Spam-Ordner gehen, da ist ganz viel erotischer Kram. Nein, wirklich Ich nicht. habe übrigens neulich gelesen, dass Viagra gar nicht so schlecht sein kann, so viele Spam-Mails, wie man dazu bekommt. Wenn so viele Wieso? Leute einer Meinung sind, dass Viagra toll ist. Das stimmt allerdings. Naja. Hast du auch welche? Nee. Ich überlege gerade, du kennst doch meine Tablettenabneigung. Ich glaube, ich hätte da echt ein Problem. Ja, du bist ja auch auf Bio, wie ich hier sehe. Echt? Was kostet denn das? Weißt du, ich mach einen Deal mit Kinokarten und René macht einen Deal mit einem Bio-Menü. Ja, gut, wenn Marine meine E-Mails in Ruhe weiterliest, ich würde sagen, nächstes Mal ist das Thema Datenschutz. Wir hören uns dann demnächst wieder. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei und alle Minderjährigen können jetzt wieder die Stöpsel aus den Ohren nehmen. Ja, dann würde ich sagen, Marine verabschiedet sich auch nochmal. Tschüss. Bis zum demnächst, ne? Tschüss. Au revoir. Siehst du, Französisch schon mal.